FM 4. Laboom Deluxe. Schönen Freitag allerseits, Heinz Reich hier am Mikrofon und ich bin nicht allein, sondern hier bei mir ist Hanna. Hallo Hanna. Hallihallo. Und Hanna ist auch nicht allein, Hanna hat jede Menge Freundinnen mitgebracht. Macht's mal Lärm. Und drei von diesen, die wir jetzt da applaudieren gehört haben, werden heute auch auflegen. Nämlich wer? Ja genau, das sind die Violetta, die Nesti und die Lola Rex. Da freuen wir uns extrem drauf. Hanna. Du bist ja eigentlich in korrekter Anrede Hanna mit Hut. Ja, genau. Das ist mein DJ-Name. Und du bist heute zum ersten Mal hier nicht als Gast, da warst du schon öfter hier, so quasi auch mit applaudieren und mitfeiern und mittanzen, sondern heute hast du was vorzustellen. Genau, also ich bin heute selber mal bei dir zu Gast, weil ich jetzt mein eigenes Event gestartet habe, das heißt Spectrum. Und da ist morgen das erste Event. Dachte mir, da wäre es gut, mal die Leute teilhaben zu lassen. Ich wäre wahnsinnig nervös, wenn morgen mein erstes Event wäre. Wie geht's dir? Ja, ich bin ultra nervös. Ich freue mich mega. Hey, du wirst gleich für uns auflegen und bevor du das tust, spielen wir, so wie das hier Tradition ist, sowas wie eine musikalische Visitenkarte von dir. Magst du das dazu sagen? Ja, also das ist auf jeden Fall mein Top-Gute-Laune-Track. Wenn es mir nicht so gut geht, dann macht er auf jeden Fall immer alles besser. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. See, we can go where we want to. Place where they will never find. And we can act like we come from out of this world. Leave the real one far behind. We can dance. What we can go if we want to. Night is young and so am I. And we can dress real neat from our hearts to our feet and surprise them with a victory cry. Say, we can act if we want to. If we don't, nobody will. And you can act real rude and totally removed. And I can act like an imbecile. Say, we can dance, we can dance. Everything's out of control. We can dance, we can dance. We're doing it from pole to pole. We can dance, we can dance. Everybody look at your hands. Oh, we can dance, oh, we can dance. Everybody's taking the chance. Hands. It's safe to dance. Oh, well, it's safe to dance. Yes, it's safe to dance. Oh, we can dance if we want to. We've got all your life in mind. As long as we abuse it, never gonna lose it. Everything will work out right. I see, we can dance if we want to. We can leave your friends behind. Cause your friends don't dance. And if they don't dance, well, they're no friends of mine. I see, we can dance, we can dance. Everything's out of control. But we can dance. We're doing it from pole to pole. But we can dance. Everybody look at your hands. We can dance. We can dance, everybody's taking a chance. Will it safe to dance? Yes, it's safe to dance. Will it safe to dance? Will it safe to dance? Yes, it's safe to dance. It's safe to dance. It's safe to dance. It's safe to dance. It's safe to dance. It's safe to dance. Da kann jeder mitsingen und jetzt haben wir sicher für den Rest des Abends einen Ohrwurm. Und noch dazu ist das ja ein sicker Witz auf mehreren Ebenen. Ja. Hanna mit Hut spielt uns. The Man Without Hat. Genau. Die Männer ohne Hüte. The Safety Dance. Danke, super Song. Und jetzt kommen wir mal jetzt zu dem seriösen Teil deines Auftritts. Du hast ja als Musikerin mit Instrumenten angefangen und bist dann ins DJing eingetaucht, wie ich gelesen habe. Stimmt das? Ja, voll. Also ich bin von klein an eigentlich schon bei der Musik. Ich war in einer Musikhauptschule und habe da einen Haufen Instrumente gelernt, auch Gesangsunterricht gehabt. Beeinflusst dein musikalischer Background heute deine Sets und deine Track-Auswahl? Es hat mir auf jeden Fall leichter gemacht einzusteigen, weil ich schon sehr viel vorher wusste. Ja, aber sonst würde ich sagen, was der Haupteinfluss ist, was meine Sets so besonders macht, ist, dass ich sehr viel verschiedene Musik höre und auch meine Sets eine bunte Mischung aus vielen verschiedenen Genres sind. Du startest jetzt, wie du schon gesagt hast, deine neue Eventreihe Spectrum. Morgen geht's los. Was ist da deine Vision dahinter, musikalisch und inhaltlich? Wie der Name schon sagt, geht's ums Musikspektrum. Und ja, ich möchte einfach die verschiedenen Menschen und verschiedene Musik zusammenbringen. Und ja, also das erste Event wird jetzt mal ein Floor sein. Und genau, es geht um schnellere Musik, da wo mein Herz auch dafür schlägt. Alles ab 140 BPM aufwärts bin ich zu Hause. Und dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Sag sicherheitshalber nochmal, wo sich dieser Floor befindet. Das erste Event ist jetzt morgen im Flug und da ist Basstemp, ein Franzose, unser Headliner. Dein Sound als DJ, der bewegt sich ja zwischen Hard Techno, Schranz und Psytrance. Wie findest du in dieser Intensität den richtigen Flow für dein Publikum? Das ist eine gute Frage. Es ist auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde sagen, ich gehe einfach mit dem Flow und schaue, was zusammenpasst und versuche jetzt nicht so viel auf Genres zu achten, sondern eher mehr auf Energie. Genau. Und wie viel ist bei dir Vorbereitung und wie viel ist Spontanität? Ich bereite sehr gern sehr viel vor, weil ich immer aus den Tracks das Beste rausholen möchte und da habe ich das Gefühl, das gelingt mir am besten, wenn ich vorher alles vorbereitet habe. Dann genau. Sind wir jetzt gespannt auf dein Set. Du wirst ungefähr 30 Minuten für uns jetzt losschranzen. Was hast du eingepackt? Ja, ich habe heute auch wieder eine bunte Mischung mit. Ich werde mit Techno beginnen und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Wahrscheinlich Richtung, ich glaube als nächstes ist dann Hard Techno. Es kommt auf jeden Fall Schranz auch. Wird auf jeden Fall lustig. Jetzt also. Hanna mit Hut in the Mix. Ladies and gentlemen, welcome. Dance to the beat and have fun. FM4 La Boom Deluxe. Somebody in the house say yeah. If you really like to rock the funky beats, somebody in the house say hell yeah. I like that for the people up top. Check this out. Hanna mit Hut in the Mix. Thank you. cool. Don't run around the pool. Don't run around the pool. Sheriff, if you think I have any qualms about killing this kid, you couldn't be more wrong. Benson is a former agent of the Secret Service. As long as we're alive, we've got a chance. We got to find a flaw in his plan. And on the very night he was killed, techno. Ich kann nicht anders, ich mach frei. Neues in Zeit für den DJ! Okay. FM4 Laboon Deluxe. Ja, das fetzt. Wenn uns die Männer hier immer nur so batzweiche Sets abliefern, dann brauchen wir halt einmal vier Frauen im Haus, dass der Laden wirklich rockt. Danke. Das war Hannah mit Hut in the Mix. Und Hannah, morgen wird man das Ganze live erleben können, nämlich bei Spektrum, deiner neuen Veranstaltungsreihe, im Flug. Ja, genau, im Flug wird es stattfinden. Das beginnt um 23 Uhr bis um 6 Uhr. Und ich hoffe, ihr seid alle dabei. Sämtliche Infos über Hannah, über ihre Clubreihe Spektrum gibt es natürlich bei uns auf unserer Webseite verlinkt. Und jetzt geht's wohl weiter zum ersten Gast deines Abends, weil du hostest ja sozusagen die heutige Soiree. Und jetzt haben wir Lola Rex. Wie bist du auf Lola Rex gestoßen? Lola Rex ist eine sehr gute Freundin von mir. Ja, sie macht super Musik, deswegen habe ich mir gedacht, das bietet sich perfekt an. Bei meinem eigenen Event mache ich einfach mit meinen besten Freunden und ja. So ist das passiert. Dann haben wir jetzt mal einen Begrüßungsapplaus für Lola Rex. Schön, dass du da bist. Danke. Du hast in deiner Bio geschrieben, du hörst Techno oder bist begeistert von Techno seit deiner frühen Jugend. Mhm. Wie hat das Ganze angefangen? Wo hast du zum ersten Mal in deinem Leben Techno gehört? Also eigentlich, wenn man es genau nimmt, eher Psytrance. Ich komme eigentlich direkt aus der Psytrance- und Tech-Szene und war schon in jungen Jahren schon viel auf Festivals. Ich war wirklich schon auf... glaube ich, allen Psytrance-Festivals, die es bei uns in der Gegend rundherum gibt. Ich möchte es ganz genau wissen. Ganz wie genau. Jung warst du? Ui, weiß ich nicht. Mama und Papa hören ja nicht zu jetzt, oder? Das stimmt. Na, 16 war ich auf jeden Fall schon. Okay. Am zwinker, Festival, zwinker. Genau. Und vor 16, da hast du wahrscheinlich auch so wie jeder Mensch irgendwelche Hits gehört, oder? Ja, ich habe sogar Popmusik gehört. Ich bin eigentlich nur immer ein sehr guter Pink-Fan. Mhm. Schon als Kind habe ich die einfach gern gehört, weil das einfach eine Powerfrau ist, eine Wahnsinnsfrau ist. Und einfach die macht einfach geile Musik, die kann geil performen und ja. In deiner Bio ist auch ein sehr, sehr schöner Satz gestanden, nämlich, dass du mit deinen Sets das Publikum in eine Welt entführen möchtest, in der nur noch der Moment zählt. Das ist ja für uns Menschen keine leichte Aufgabe, alles zu vergessen und nur noch den Moment zu leben, oder? Das stimmt. Das können nicht viele. Und mit meiner Musik versuche ich, dass ich jeden da ins Boot rein mitnehme. Auch Leute, die das vielleicht nicht so gut können, diesen Moment im Moment zu vergessen. Ich weiß nicht, wie komisch das heißt. Die Vergangenheit und die Zukunft genau. Zu vergessen eigentlich, oder? Und den Moment zu leben. Genau, mit meinen Tracks versuche ich halt, dass man da quasi wie in so eine eigene Welt, in den Trance reinkommt und einfach Spaß hat und einfach mal diese eine Stunde oder zwei Stunden, je nachdem wie lange ich spiele, einfach mal alles rundherum zu vergessen und einfach mal wirklich nur für den Moment zu leben. Das werden wir jetzt in der nächsten halben Stunde auch versuchen, wenn du für uns auflegst. Bevor du loslegst, auch bitte bei dir jetzt deine kleine musikalische Visitenkarte. Was ist das? Ich gehe natürlich wieder in den Psytrance rein, weil mich das einfach sehr prägt. Und für mich ist einfach ein Track von Asterix. Also Asterix ist einer meiner absoluten Psytrance-DJ-Lieblingen. Habe ich schon auch sehr oft live gesehen. Und da gibt es einen Track mit Rising Dust, das heißt Universo. Und wenn es den Track spielt, dann bin ich in der ersten Reihe ganz vorne und bin am Abgehen. Ja, das ist der All-Time-Favorite von Lolorex hier bei uns im Studio. Lustiger Tune. Sag nochmal von wem und wie er heißt. Von Asterix und Rising Dust Universum. Und da hüpfen alle hier im Studio. Heute übrigens einmal 10 Frauen und nur 3 Männer. Das ist eine selten erfreuliche Quote. Und jetzt werden wir Lolorex in the Mix hören. Was hast du für uns eingepackt? Sehr viel Hardbounce. Sehr viel schnelle Beats, ein paar gute Vocals und jede Menge Spaß. Und jeder, der das zu Hause dann vielleicht nachmixen möchte, wird natürlich die Playlist finden auf unserer Webseite in wunderschöner, schönen Schrift. Also jetzt, Ladies and Gentlemen, Lolorex in the Mix. You all like dancing. It is the vertical expression of a horizontal desire legalized by music. FFM4. La Bunde Lix. Lolorex live bei La Boom Deluxe.

016 got your tax free, now I can't say what I paid in tax. Drill beat, rap beat, trap beat, everyone spun if there's H on that. Told these fuckers exactly that man of my sons, I don't take it back. Yeah, yeah. Brand new Balenci tracks, but I'm buying my Munich thing. And I might just buy her a bag depending what mood I'm in. Pull her hair out, hit from the back, I make my girl lose her shit. Got my head down, putting in work so wet, she making me lose my grip. Flow, flow, whoa. Flow. You're gonna clap, all clap at once at the same time. Here we go. One, two, three. No, no, no, no. Just a one clap. Just one. Like this. One, two, three. Ah, you see. What a beautiful sound. FM4, La Boom Deluxe. Das war Lola Rex hier bei uns live in the Mix. Mitgebracht wurde Lola Rex von Hanna mit Hut. Hallo Hanna nochmal. Hallihallo. Morgen startet deine neue Clubserie Spektrum im Flug. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt. Du wolltest uns noch etwas erzählen darüber. Es gibt ein paar so spezielle Features auch der Veranstaltung. Ja, genau. Und zwar, was auf jeden Fall wichtig ist, wir haben ein Awareness-Team auch vor Ort, das für gutes Wohlbefinden sorgen wird und schauen, dass alles gut läuft. Und Flinter-Support ist sowieso hinter den Decks und generell am ganzen Event vertreten. Und ja, das Spezielle daran, was ich mir noch ausgedacht habe, war, dass beim Eingang wird so Knicklichter geben. Da gibt's grüne und rote. Und da kann man sich dann immer aussuchen, je nachdem. Grün steht dafür, dass man quasi open to chat ist und gern ja mit Leuten quatscht. Und rot ist eher dafür, dass man gern für die Musik nur da ist, unter sich tanzen möchte und nur die Musik genießen. Genau. Also richtig, das Muffelhandwandern. Ja. Weiter geht's jetzt mit deiner nächsten Gästin, nämlich Nessie. Nessie. Hallo Heinz. Hey, du bist ja schon eine sehr Bekannte hier bei uns. Du bist schon ganz alleine im Rampenlicht gestanden und bist auch keine Spur nervös, richtig? Ein bisschen. Ich glaube, das gehört dazu. Ja, aber du bist schon ein ziemlich eiskalter Profi. Und wir haben dich auch schon sehr, sehr ausführlich vorgestellt. Drum rate ich jetzt nicht nochmal deine ganze Bio runter. Kann man auch bei uns auf fm4orf.at wunderschön nachlesen. Und komm damit gleich zur ersten Frage. Du hast auch, so wie Lola Rex, mit diesen magischen 16 angefangen, auf Technopartys zu tanzen. Erinnerst du dich noch an einen prägenden Moment, der dich endgültig zur Musik gebracht hat? Ja, das war, also wie gesagt, mit 16 habe ich angefangen, auf elektronische Partys vorzugehen. Und damals war das eher so Richtung Elektro. Das war meine Heimatstadt Landshut, im Bauhaus. Mhm. Und das war wie Oddworld, die mich damals verzaubert haben. Und du bewegst dich ja in deinen Sets zwischen Techno, Hardgroove, House und Deep Tech. Wie entscheidest du, was du auflegst? Geht das eher nach der Stimmung, nach dem Ort oder nach dem Publikum? Veranstaltungsabhängig. Also ich würde sagen, das sind zwei Gesichter, die ich da habe. Einerseits dann eben die härtere Schiene, Techno Hardgroove. Oder ich bin jetzt seit diesem Jahr auch in einem House-Kollektiv und da wird dann quasi House und Deep Tech gespielt. Genau, seit heuer bist du auch Teil des House-Kollektivs Motion Blur, richtig? Genau. Was reizt dich an diesem neuen Kapitel und was dürfen wir da musikalisch von dir erwarten? Das Schöne ist, dass ich da eben die andere Seite ausleben kann, nämlich ein bisschen chilliger und langsamer zu spielen, was aber nicht heißt, dass es langweilig ist, sondern genauso energetisch sein kann. Und ja, wir sind vier Freundinnen, die das gemeinsam hochziehen und das ist einfach richtig schön, mit den dreien das zu machen und dort eben auch ein bisschen die softere Seite rauszulassen. Dann hoffe ich, dass du diese Freundinnen auch mal hier zu La Boom Deluxe mitbringst. Sehr gerne. Und welche Seite von dir wirst du jetzt hier ausleben? Heute gibt's Techno mit Groove und ein paar Psy-Elementen. Dann jetzt also Nasty in the Mix. We're gonna do a little song, especially for you nightclub people. You are nightclub people, aren't you? All right. Yo, FM4, La Boom Deluxe. Nasty in the Mix. We'll be right back.

and sagacity. FM4. Laboon Deluxe. Nesty, live bei uns in the Mix. I'm not afraid to die.